من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، منذ أن تريش سفرابيش الدويتش لدي أسمع لو فرابي وندريدي إن شاء الله أوف دويتش und wir sind im Jahre 2 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir haben voriges Mal gesprochen über Tashri' al-Jihad, weil das im Jahre 2 war, und heute machen wir weiter inshallah. Barakallahu fikum, takallamna fi al-marra al-sabiqa hawla Tashri' al-Jihad min al-sanati al-thaniyati للهجرة، واليوم نتابع في أحداث وتشريعات كانت في السنة الثانية للهجرة. من أهم الأمور التي كانت في السنة الثانية للهجرة تحويل القبلة إلى الكعبة، تحويل القبلة إلى الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون تجاه بيت المقدس، يصلون اتجاه الأقصى، وهذه كانت قبلة طبعا اليهود، وقبلة النصارى، وقبلة المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من أن القبلة تكون دائما إلى هناك وتترك الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كثيرا في السماء ويتمنى أن تكون القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فتغيرت القبلة، وقد قال الكثير من أهل العلم أن ذلك كان في منتصف شهر رجب، في منتصف شهر رجب، ومنهم من قال أنه كان في شعبان. واختلف العلماء في أول صلاة حصل فيها التحويل، فقيل الظهر وقيل العصر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم بشر بن البراء بن معروم خارج المدينة في بني سلم، فصنعت لهم طعاما وحانت صلاة الظهر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصلاته في مسجده، وبعد أن صلى بهم ركعتين نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته إلى الكعبة، واستدار معه الصحابة رضوان الله عليهم، فسمي هذا المسجد مسجد القبلتين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحانت صلاة العصر فصلىها إلى الكعبة، ثم خرج رجل ممن صلى معه في المسجد النبوي فمر على بني حارثة في مسجدهم وأخبرهم بتحويل القبلة، ثم وصل إلى قباء في صلاة الفجر فقال لهم ذلك في صلاة الصبح فتحولوا. طبعا وقد أكثر اليهود من الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطبعا تحويل القبلة كان فيه امتحان، وكان فيه امتحان للناس وابتلاء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا إيمانكم بمعنى إيمانكم بمعنى بارك الله فيكم الصلاة، لأن بعض الناس قالوا: ما الذي سيجري للناس الذين صلوا قبل وكانوا يصلون إلى الأقصى أو إلى بيت المقدس؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي كانت موجودة هذه ما تضيع. طبعا البخاري روى هذه القصة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوما فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد هم بنو حارثة وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا كما هم. وطبعا في رواية أخرى للبخاري فنزلت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم التي توجهتم فيها إلى بيت المقدس. إذن من أهم الأمور التي حصلت في هذا العام تحويل القبلة، وفي هذا أمر عظيم أنه في استقلالية للمسلمين في قبلتهم، وأن هذا الدين ناسخ للأديان التي كانت قبله، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة ناسخة للشرائع الأخرى. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Wir haben voriges Mal angefangen mit Jahr 2, mit den Ereignissen und Geschehnissen im Jahr 2 nach der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute machen wir weiter. Wir haben voriges Mal über Al-Jihad gesprochen. Diesmal, Barakallahu fikum, machen wir weiter mit einer sehr wichtigen Handlung. Und zwar Al-Qibla. Al-Qibla, das ist der Fokus von Muslimen. Alle Muslime beten in Richtung Mekka oder in Richtung Al-Kaaba. In Richtung Al-Kaaba. Aber vor der Änderung haben die Muslime in Richtung Beit al-Maqdis, in der Richtung von der fernen Moschee gebetet. Das war in Richtung Beit al-Maqdis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat auch in dieser Richtung gebetet, am Anfang an. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte gerne, dass die Muslime ihre eigene Qibla haben. Das heißt, ihre eigene Richtung, in der sie nehmen, was sie nehmen, damit er in diese Richtung betet. Und das hat mit der Religion zu tun, erstmal, dass die Muslime ihre eigene Religion haben und dass diese Religion alles, was davor war, annulliert, sondern das bedeutet, der Islam ist die aktuelle Religion. Und wichtig ist natürlich die Richtung von Al-Kaaba, die Richtung vom Gebet. Die Juden, die Christen, als sie damals gebetet haben, die haben alle in Richtung Beit al-Maqdis, in Richtung der fernen Moschee, Al-Aqsa, oder in Richtung Al-Quds gebetet. Dann kam die Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Qibla-Richtung sich geändert hat. In Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sehen ja, dein Gesicht sich suchen zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und subhanallah, das ist ein Beweis auch, weil das in ihren Büchern steht, dass die Qibla-Richtung geändert wird. Das steht in ihren Büchern von Leuten der Schrift, dass die Richtung geändert wird, und das bleibt nicht in Richtung Al-Quds. Und die wissen das sozusagen in ihren Büchern. Wie war das genau geschehen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war im Vorort vor Al-Medina. Der war Vorort in Al-Medina, in einem Vorort vor Al-Medina. Und dort hat er gebetet. Und während er gebetet hat, dann kam Jibril alaihi salam zu ihm und er hat ihm gesagt, die Richtung hat sich geändert. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet sich gedreht in die neue Richtung. Das waren 180 Grad. Das waren 180 Grad Drehung, weil Al-Quds ist im Norden und Mekka ist im Süden und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in Medina. Dann ist ein Mann von dort gegangen und der kam in eine Moschee von Bani Haritha und der sagte ihnen, ich habe gerade mit dem Propheten Muhammad zusammen gebetet. Der Prophet kam zurück nach Medina, der hat auch in die neue Richtung gebetet. Ein Mann hat das gesehen, der ging zu den Leuten, der hat ihnen gesagt, dreht euch, weil ich mit dem Propheten Muhammad sallam war und die Richtung hat sich geändert. Und dann ist er weiter, dieser Mann, zu Quba gegangen. Die Leute haben dann Frühgebet gebetet und er hat ihnen gesagt, die Richtung hat sich geändert. Natürlich, die Juden haben das nicht locker angenommen, was geschah, ja? Die Richtung von Qibla hat sich geändert, weil die Juden immer den Muslimen gesagt haben, ja, ihr betet in unserer Richtung. Das wird, ihr seid sozusagen, ihr seid nicht die Aktuellen, sondern wir, weil ihr immer in die Richtung betet, was wir haben. Und deshalb sagen sie, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sagt, Allah gehört der Osten und der Westen, er leitet, wenn er will, auf einen geraden Weg. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so entschieden. Und das war die Prüfung für diese Leute. Wenn sie Allah wirklich lieben und wenn sie der Wahrheit folgen, dann sollten sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und das ist die Prüfung. Damit die Leute sagen, ja, warum diese Änderung? Natürlich, die Änderung heißt, der Islam ist aktuell. Der Islam ist die Vollkommenheit der Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte Allahs. Und seine Richtung, wie er bietet, ist die richtige Richtung und nicht die frühere. Und das ist auch die Bestätigung, weil das in ihren Büchern stand, dass die Richtung von Qibla sich ändert. Al-Bukhari natürlich hat auch das erklärt, wie ich schon erzählt habe, Barakallahu fikum. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ungefähr 16 bis 17 Monate in Richtung Al-Bayt al-Maqdis, in Richtung der fernen Moschee gebetet. Und dann kam ein Eier, dass die Richtung sich geändert hat. Natürlich, dann haben die Leute gefragt, was ist mit den Leuten, die früher in die andere Richtung gebetet haben? Allah subhanahu wa ta'ala hat herab gesagt, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird euren Iman nicht verloren gehen lassen. Und ihren Iman hier bedeutet ihr Gebet. Das wird das Gebet von den Leuten, die gestorben sind und die damals in die andere Richtung gebetet haben, ist auch angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so, barakallahu fikum, ist so zu sagen, die Richtung von Qibla zurück zur Zeit von Ibrahim a.s. Weil Ibrahim a.s. damals Al-Ka'ba gebaut hat. Und subhanallah, komischerweise, wenn man heute über Ibrahim a.s. spricht, dann gibt es überhaupt nicht die Erzählung und die Erklärung, dass Ibrahim a.s. und Ismail a.s. Al-Ka'ba gebaut haben. Warum? Merkt euch, liest mal, wenn die Christen oder die Juden über Abraham a.s., wenn sie über ihn sprechen, dann sprechen sie überhaupt nicht von Al-Ka'ba-Bau. Dass er mit Ismail a.s. Al-Ka'ba gebaut hat. Die wollen das nicht bestätigen. Weil sie, wenn sie das bestätigen, dann Al-Ka'ba war vor der fernen Moschee. 40 Jahre. Aber subhanallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass sie Muslime sind. المسألة الثانية التي كانت في هذه السنة وهي من المسائل المهمة تشريع فريضة الصيام. تشريع فريضة الصيام. في شعبان من السنة الثانية فرض الله الصيام وهو ركن من أركان الإسلام. وأما قصة الصيام فالحمد لله تناسب أيضا الوقت الذي نحن فيه. الحمد لله رب العالمين. صام النبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان يصوم يوم عاشوراء وكان يصوم أهل الجاهلية يوم عاشوراء كان يصوم حتى أهل الجاهلية يصومونه، مو يضربوا حاله، إنما يصوموا مو لطمية، أسأل الله السلام. فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يهودا يصومون هذا اليوم، فقال: لماذا تصوم يهود؟ أو ما سبب ذلك؟ فقالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلم بصيامه. فلما فرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقول للناس: من شاء أن يفطر يوم عاشوراء أو أن يصوم. فأخبر الناس، فأصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا، وبقي الصيام صيام رمضان واجبا. أما صيام عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنب سنة خلت، سنة كاملة من الذنوب تكفر، ويوم عاشوراء سيكون يوم الأربعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، بارك الله فيكم، قال: لئن عشت إلى قابل، قبل أن يموت بسنة، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، مخالفة لليهود. فإذا المخالفة لهم في ذاتها دين، المخالفة في ذاتها دين لنا، والحمد لله رب العالمين. فقال: نصوم التاسع والعاشر. إذن الصيام التاسع والعاشر هو السنة. وبارك الله فيكم، هناك رواية تقول تاسع عاشر حادي عشر، ولكن رواية الحادي عشر فيها ضعف. ففي شعبان من السنة الثانية، في شعبان من السنة الثانية فرض الله الصيام، فرض الله الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبه يا أخوة، في لما تكلمنا عن المرحلة المكية كان في قليل من الأحكام، إنما كانت أغلب الأمور في العقيدة والإيمان والصبر. إنما في المرحلة المدنية بعد الهجرة الآن سيمر في كل شيء، في كل درس ستجد سيمر تشريع كذا تشريع كذا تشريع كذا تشريع كذا، لأنه كانت مرحلة التشريع. فكان صيام، وكان في أول الأمر الصيام إما أن تصوم، انتبه شلون كان، إما أن تصوم، إذا ما أردت أن تصوم تعطي فدية، تعطي فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. قال تعالى، شو معناته أن تصوموا خير لكم هنا؟ يعني أن الصيام هو الصحيح وليس الفدية، إلى أن قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأصبح الصيام فرضا ويجب عليك، طالما أنت تستطيع يجب عليك أن تصوم. هذا معنى وأن تصوموا خير لكم، وليس كما يفهم بعض الناس أنه على التخيير، ولكن خفف الأمر بالنسبة للكبير، الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة، الحامل، المرضع، المريض، المسافر، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. وكان الأمر في أول، وكان الأمر أولا، تعرفون كيف كان؟ كان الذي يفطر فإلى صلاة العشاء إما يجامع ويباشر، فإذا وصل صلاة العشاء خلاص ما لا يجامع ولا يباشر، هكذا كانوا يضموا، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا بارك الله فيكم، هذه مرحلة التشريع كلها. بارك الله فيكم. سويتنس دي zweite Handlung die wichtig war in diesem Jahr im Jahr 2 und zwar بارك الله فيكم die Pflicht von Fasten und das passt zu unserer Zeit, weil das wichtig ist. erstmal Fasten von Ramadan, die Verpflichtung war in Schaban im Jahre 2. Schaban im Jahre 2 nach der Auswanderung. Allah subhanahu wa ta'ala hat herabgesandt, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Surat al-Baqara, die Aya 183. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, wie die anderen, die vor euch waren. Oder die, wie die anderen, die vor euch waren, geschrieben worden ist. Für das Fasten gibt es eigentlich Geschichte. Und zwar, der Prophet Muhammad sallam hat auch in Mekka gefastet, er hat Ashura-Tag gefastet, der 10. Tag von Muharram, das wird was am Mittwoch kommen wird, wo der kommen sein wird. Der Prophet hat das gefastet, und als der Prophet Muhammad sallam auswanderte nach Medina, dann hat er gesehen, dass die Juden diesen Tag auch fasten. Er hat gefragt, warum fasten die Juden? Man hat ihm gesagt, ja, dieser Tag ist ein guter Tag. Allah subhanahu wa ta'ala hat an diesem Tag Musa a.s. und sein Volk von Pharao, von Pharaon gerettet. Und Musa a.s. hat das gefastet als Dankbarkeit. Und wir fasten das als Dankbarkeit. Der Prophet sagte, wir würdigen Musa mehr als Juden. Und wir stehen zu Musa mehr als Juden. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallam befohlen, diesen Tag zu fasten. Das war der Tag von Ashura. Er hat jemanden geschickt, ihr müsst diesen Tag fasten. Das heißt, Ashura-Tag ist ein Tag, an dem wir fasten und nicht das. Manche sich schlagen, Latmiya, was die Schia tun. Die schlagen sich. Die haben bei uns extra einen Laden gemietet hier in der Stadt. Die haben alles schwarz gemacht und die schlagen sich jetzt. Seit 5 Tagen schlagen sie sich. Ja Ali, ja Hussein, und die schlagen sich und mit Blut und so. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ashura ist ein guter Tag. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag und nicht umgekehrt, dass wir uns schlagen. Auf jeden Fall, Ashura wird Mittwoch sein, liebe Brüder und Schwestern, und da sollte man fasten, weil der Prophet Muhammad sallam sagte, wer diesen Tag fastet, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Sünden für ein Jahr verzeihen. Aber besser ist natürlich, der Prophet sagte, bevor er starb, der sagte, wenn ich noch ein Jahr lebe, ja, wenn ich noch ein Jahr lebe, dann werde ich den 9. auch Tag von Muharram fasten, also Dienstag. Aber der Prophet sallam starb davor. Es gibt andere Überlieferungen, die sagen am 11. auch, aber eigentlich die Überlieferung mit 11. ist schwach. Deshalb 9. und 10. von Muharram sollte man fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist die Geschichte vom Fasten. Am Anfang war der Tag von Ashura zu fasten Pflicht. In Schaban, im Jahre 2 nach der Auswanderung, hat Allah Koran herabgesandt, dass man Ramadan fasten muss. Der Prophet Muhammad sallam hat jemanden geschickt, der hat zu den Leuten gesprochen, der hat ihnen gesagt, wer Ashura fasten will, kann er. Und wer nicht fasten will, ist es kein Problem. So ist Ashura beliebt geworden, aber Ramadan ist Pflicht geworden. Am Anfang war die Sache so, willst du Ramadan fasten, dann gut. Aber kannst du Ramadan nicht fasten, dann kaufst du dich los, gibst du für dir Essen. Und deshalb steht, wa antasumu khayrun lakum. Das bedeutet, Fasten ist besser und richtiger, als dass man Geld gibt. Aber dann später hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, die Ayah 185 von Surat al-Baqarah, von Surat 2. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَارَ فَلْيَصُمْ. Wer diesen Monat anwesend ist, dann muss er fasten. Außer diejenigen, die nicht schaffen können, wie zum Beispiel ältere Männer, ältere Frauen, schwangere Frau, stillende Mutter, Leute, die auf der Reise sind, Leute, die krank sind, dann gibt es für jede Kategorie natürlich andere Urteile. Aber so ist die Geschichte, barakallahu fikum, vom Fasten. So ist die Geschichte von Fasten. Und übrigens, damals hat man so gemacht, die Leute haben so, die haben das Fasten gebrochen zur Maghrib-Zeit, zum Sonnenuntergang. Und dann zwischen Sonnenuntergang und Isha konnte man mit seiner Frau verkehren oder essen und so weiter. Aber wenn man bis Isha das nicht gemacht hat, oder da hat man geschlafen, da hat man gar nicht dann gegessen, bis am nächsten Tag. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Koran herabgesandt. Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Das wird, es ist euch erlaubt, dass ihr mit euren Frauen verkehrt in der Nacht. In der Nacht. Und man kann in der Nacht essen und trinken, ist kein Problem. Aber am Tag von Morgendämmerung, von Frühlicht bis Sonnenuntergang darf man nicht essen, nicht trinken, kein Geschlechtsverkehr, keine schlechten Daten und so weiter. Und das ist Fasten. Und das war im Jahre 2. Man merkt auch nochmal, man merkt, Barakallahu fikum, dass wir hier über viele Urteile sprechen werden in dieser Phase. In der mekkanischen Phase gab es nicht so viel. Aber in dieser Phase, das wird in Medina, das ist anders geworden. وفي رمضان من نفس العام شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر. فعن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وهي فريضة وهي فريضة زكاة الفطر. واضح زكاة الفطر ما نحتاج نتكلم كثير عليها. بارك الله فيكم. الإنسان إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه، الصاع هو تقريب 3 كيلوغرام من القمح من الشعير أو من أغلب قوت أهل البلد، فيعطيها للفقراء عن كل فرد من العائلة. لا بأس أن تعطى مثلا، أن يوكل بها أحد، تعطاه نقودا وهو يشتري بها طعاما ويخرجها للفقراء طعاما، ولا بأس أن تنقل، والله تعالى أعلم. على كل، هذه المسألة ترجع إلى كتب، يرجع الإنسان فيها إلى كتب الفقه. بارك الله فيكم. In رمضان von diesem Jahr auch, von Jahres Weihnacht aus Wanderung, hat Allah subhanahu wa ta'ala Zakat al-Fitr, Fasten brechen Almosen befohlen. Das ist eine Pflicht für einen Muslim, der mehr als sein Bedarf von Essen hat am Tag des Festes. Also bevor Fasten brechen Fest, sollte Gebet, Fasten brechen Fest Gebet, muss man Zakat al-Fitr ausgegeben haben. Und es sollte das in Essensorten sein. Weil der Prophet Muhammad in Essensorten erklärt hat und verpflichtet hat. Und das war natürlich das erste Mal nach Ramadan oder in Ramadan im Jahre 2. Natürlich mehr zu erfahren, sollte man in Fiqh-Bücher gucken. Und wir haben genug über Zakat al-Fitr erzählt. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. وفي هذه السنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وهي أول صلاة عيد صلاها وخرج بالناس إلى المصلى وخرج بالناس إلى المصلى. بارك الله فيكم. In diesem Jahr auch war die Verpflichtung von Festgebet, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erste Mal Festgebet gebetet hat im Jahre 2. Und natürlich mit Salat al-Eid. Und da merkt man ja, انتبهوا بارك الله فيكم هنا إلى هذه المسائل أنه هنا يعني شرع الصوم وزكاة الفطر والعيد وكلها من الأمور الاجتماعية المهمة بالنسبة للمسلمين. بارك الله فيكم. In diesem Jahr wurden Fasten erstmal, Fasten Almosen, Fasten brechen Almosen und Festgebet wurden alle in diesem Jahr sozusagen bestätigt in der Religion. Das sind alle Handlungen, die mit der sozialen Leben der Muslime zu tun haben. Und damit das natürlich stärker wird, كانت الزكاة في السنة الثانية كذلك بارك الله فيكم شرعت الزكاة زكاة المال زكاة المال وهي حق الله سبحانه وتعالى في مال العبد. أخرج أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا وينهنا ونحن نفعله. قال ابن حجر إسناده صحيح. أما الزكاة التي كانت في سورة الأنعام التي كانت في مكة فلم تكن زكاة الفرض، لم تكن هذه الزكاة زكاة الفرض، وإنما من باب الصدقة العامة. الزكاة بارك الله فيكم في اللغة النماء والطهارة، النماء والطهارة. وأما في الشرع فهي إخراج نسب معينة من أصناف معينة لوقت معين لأناس معين. وطبعا في زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الزروع وزكاة الإبل أو زكاة الأنعام، كل واحد له مصرف، من أولا له قيم معينة ونصاب معين ووقت معين. والزكاة لها مصارف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، سورة التوبة الآية 60 بارك الله فيكم. فكان أيضا تنزيل الزكاة في هذه السنة بارك الله فيكم. In diesem Jahr auch wurde die Zaka zur Pflicht herabgesandt. Das wird als Zakat war zur Pflicht gemacht und das war im Jahre 2. Man kann sagen, ja, aber es gab doch in Surat al-An'am an Awa'atu haqqahu yawma hasadih. Und das war in Mekka. Die Gelehrten sagen, das ist nicht die Pflicht Zakat, die wir jetzt zahlen. Zakat wir vermögen. Aber das war allgemein sozusagen, was man gibt für die Armen, wie Almosen. Aber im Jahre 2 wurde الزكاة herabgesandt. Weil Al-Imam Ahmed ibn Khuzaym al-Nasai ibn Majah ein Hadith überliefert haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erstmal Sadaqat al-Fitr, das wird Fasten, Brechen, Almosen befohlen hat, und dann kam الزكاة als Pflicht. الزكاة, das ist Barakallahu fikum, bestimmte Prozente, was man von dem Vermögen ausgibt zu bestimmten Zeiten an bestimmte Leute, wenn das Vermögen eine bestimmte Summe erreicht hat. Und da gibt es Zakat in Gold und Silber und Geld, Zakat in Landwirtschaft überhaupt und Zakat in Vieh. Da musste man, Barakallahu fikum, bestimmte Prozente ausgeben an die Armen gehen das, und es gibt natürlich alles in Fiqh-Büchern, was natürlich geklärt ist. Zakat allgemein ist eine Pflicht in unserer Religion und man gibt Zakat raus an Vermögen sozusagen, Zakat, ja, Vermögen Zakat an bestimmte Leute, die kommen in Ayah 60, in Ayah 60 von Surah 9, in Ayah 60 von Surah 9, Barakallahu fikum. إنما الصدقات دي المو دي دي دي زكاة هي ذهب من قدر الموز أو دي زكاة زين نوا في دي أرمن دي بدوفتيجن. Diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, den Loskauf von Sklaven, die Verschuldeten auf Allahs Weg und für den Sohn des Weges als Verpflichtung. Das sind die acht Gruppen, die Zakat bekommen dürfen. Und da merkt man auch nochmal, dass sozusagen der Islam hat jetzt in dieser Zeit, das wird im Jahre 2, mehr soziales Feld und man könnte sprechen dann von bestimmten Handlungen, die klar sind. Einmal Fasten, das Gebet, Adhan, Moscheebau, Qibla-Richtung-Änderung, Verteidigung für die Muslime, um die Gerechtigkeit, auch sich zu bemühen und von der anderen Seite Zakat geben, Fasten, Almosen oder Fastenbrechen, Almosen geben und so weiter, Barakallahu fikum. Und da sieht man, das hat immer ein Gesicht gewonnen, der Staat in Medina. Bis hier, inshallah, werden wir stoppen. Und das nächste Mal reden wir, inshallah, über zwei Themen. Einmal über Al-Ghazawat und Saraya. Das wird über die Brigaden, die der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat. Und dann kommen wir zu Badr. Zu Ghazwat Badr al-Kubra. Barakallahu fikum. Das wird zu Badr-Schlacht. Bi-Ibni Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wenn ihr Fragen habt, tfaddalu. Ma fi su'al. خلونا ننتهي إن شاء الله. شو هون؟ تفضل. ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم يوم عاشوراء في مكة؟ لأنه كانوا هذا اليوم كانوا يصوموه في الجاهلية كذلك من باب الشكر لله. لأنه كان عندهم لسه من بقايا دين إبراهيم شيء. يعني ما في شيء واضح. عائشة رضي الله عليها ذاكر قالت أنه صامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصامه في الإسلام وصامه بعدين لما دخل المدينة وأراد أن يصوم التاسع والعاشر وثم تحول. يعني في عندك أربع هيئات لهذا الصيام والله تعالى. Warum hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم den Tag von Ashura auch in Mekka gefastet, bevor der Islam sozusagen verkündigt war? Ja, weil Aisha das erzählt hat. Er hat gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat den Tag von Ashura gefastet. Übrigens, man kann sich nur das erklären, indem man sagt, ja, die Leute haben noch etwas von den Religionen von Ibrahim a.s. noch gehabt und die haben diesen Tag gefastet als Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben gefastet, die Leute, aber nicht unbedingt unser Fasten, was wir heute machen, ja, was wir heute fasten. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala hat das für die Juden und die Christen bestimmt, dass sie in diese Richtung beten. Als die Juden gebetet haben, die haben die Richtung von Beit al-Maqdis genommen. Und die Juden haben manche von ihnen im Sitzen gebetet, andere haben den Kopf auf den Boden getan und die im Liegen das gemacht haben. Die Christen dann im Sitzen und manche im Stehen. Und sie haben diese Richtung genommen. Aber dann kam im Islam, dass man die Richtung von Al-Ka'ba nimmt und nicht mehr von Beit al-Maqdis. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat in Mekka gebetet, aber das Gebet war nicht Pflicht. Und man sagt auch, die Propheten auch haben, so wie wir heute gebetet. Das heißt, man sagt, speziell. Nicht ihre Völker. Nur die Propheten. Man sagt, das wird die Gelehrten erzählen sowas. Aber jetzt als Beweis zu holen jetzt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat, ja, der Prophet Nuh hat so gebetet, indem er, aber er hat gesagt zum Beispiel, wir Propheten alle wurden befohlen, dass wir recht auf links tun im Gebet. Dass wir im Gebet unsere Ärmel nicht hochkrempeln. Wir Propheten wurden befohlen, dass wir unsere Bekleidung nicht länger als Knöchel machen. Und solche Sachen. Es gibt allgemeine Überlieferungen, die das belegen können. Deshalb sage ich, man sagt. Das ist sozusagen ein Abschlussresultat aus verschiedenen أو سفيدنا بما لي فضل. والله أعلم. يسأل الأخ يقول بالنسبة لبيت المقدس ريغن جبيت، وهم لماذا كان باتجاه بيت المقدس؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل. كان النصارى واليهود يصلون لهذا الأمر، وكان الأنبياء يصلون مثل صلاتنا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ولكن لم تكن الصلاة فرض، إنما فرضت الصلاة في المعراج لما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضت الصلاة. إنما قبلها كان يصلي ولكن كان بشكل آخر. فلذلك يقول أهل العلم، منهم من يقول أن حتى الأنبياء كانوا يصلوا صلاتنا نحن اليوم، لأنه كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيت المقدس لما عرج به؟ واحد. اثنين، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فمن باب عموم نهينا أن كذا أو نهيت أن كذا إلى غير ذلك، فهذا للأنبياء جميعا، والله تعالى على وعلا. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي نزلت آية تبديل قبله، يعني هو كان يصلي وراء الصحابة، يعني كيف بدل قبله يعني وقت الإيمان، والمهم أنه وراهم فراح لقدام، فراح للأمام. فلذلك الصلاة فلذلك يقول أهل العلم إذا تحرك الإمام لمصلحة الصلاة أو تحرك المصلي لمصلحة الصلاة فما في شيء. مثل أنت الآن إذا كنت تصلي مثلا، أنت كنت تصلي في الصف الثاني، الصف الأول انتقض وضوء أحد المسلمين فخرج من الصف، ماذا تفعل؟ تتقدم. هنا تحرك. ففي الحديث تبع مسجد قباء اللي كانوا يصلوا فيه، فأصبحت النساء أمام الرجال وصلوا هكذا، أما الإمام فأتى من الخلف وصار في الأمام، يعني مشى هذا كله. فسبحان الله. طبعا هذه مسألة خاصة، ليست ما تحدث كل يوم. بارك الله فيكم. دبود زك غير الدبوفيد محمد صلى الله عليه وسلم كبير ذات وادي آية هرب كسر تستيقظ لازم كي أنت ذات ذي بعد أستن كي لويت وارن هنتين und als sie sich 180 Grad umgedreht haben, dann waren sie vor ihm. Man kann sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von vorne dann nach vorne gekommen, als sie sich umgedreht haben. Weil es dafür Beweis gibt. Und zwar die Moschee in Quba, als die Leute gebetet haben dort, und dieser Mann kam zu ihnen und der hat ihnen gesagt, der Sahabi, der zu ihnen gekommen ist, und der hat gesagt, die Qibla hat sich geändert. Dann haben sie sich umgedreht, die Frauen waren vor den Männern geworden. Und der Imam hat 180 Grad gemacht und der ist von hinten, von ganz hinten dann nach vorne gegangen. Aber das ist ein spezieller Fall, das passiert nicht jeden Tag, dass die Qibla sich ändert. Ja? Deshalb aufpassen, angenommen kommt ein Bruder und der betet in dieser Richtung. Qibla ist in dieser Richtung und der betet total in die falsche Richtung. Man braucht nicht ihm zu sagen, das Gebet ist ungültig, sondern du kommst und du drehst ihn in die richtige Richtung. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. يعني إذا كان في واحد مثلا يصلي الآن إلى جهة خطأ، فأنت ما عليك إلا أن تحوله إلى الجهة الصحيحة فقط، ما يعيد الصلاة كلها. يعني مثلا اللي دخل واحد وعمل هذا، الله قبل هون تمام، تفعل تأتي و تديره. إذا فهم منك لا بأس، أما إذا ما فهم منك تديره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في غير القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فاستدار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الصحابي بجانبه على الطرف الأيسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من رأسه وحوله إلى يمينه، فلا بأس بالحركة في مصلحة الصلاة. بارك الله فيكم. It is in Ordnung, dass man eine Bewegung macht im Gebet, was nützlich für das Gebet ist, ob das Imam ist oder kein Imam ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Khair, inshallah. Inshallah ist gut. Wir haben 19.30 Uhr. Das ist gut so die Zeit. Barakallahu fikum. Morgen, inshallah, dann haben wir auch Unterricht ab 18.20 Uhr ungefähr. 18.20 Uhr. Barakallahu feikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich Zeit finde, dann inshallah in halbe Stunde, dann in halbe Stunde oder 45 Minuten machen wir weiter. Ich mache jetzt den Raum zu, weil es kein Admin dabei ist. Und dann in halbe Stunde oder 45 Minuten machen wir weiter. Wenn ich nicht komme, dann komme ich nicht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.